dann die Sonne scheint. Ich setze mich in Ruhe an einen Teich und genieße die Idylle, seh von mir eine Libelle und lausche der ohrenbetäubenden Stille. Hab etwas zu essen und zu trinken eingepackt, nehme etwas davon zu mir, weil ich Hunger hab. Darauf geh ich ein Stück weiter spazieren, um mich auf meine Umwelt zu konzentrieren. Leg ich Hektik und Alltag Stress ab, such in meinen Allwetterrucksack, als ich zum zweiten Mal wollte, die Natur ist an sich sehr faszinierend. Auf meinem Weg begegnet mir eine Frau, wir reden ein bisschen, sie wird freundlich und schlau. Außerdem ist ihr Anblick ein purer Genuss, als wir uns verabschieden, gibt sie mir einen Kuss. Und ich frage sie, ob sie morgen wieder hier sei, mein Herz schwer wie Blei, nach ihrer Antwort aber heiter und frei. Zukunftsmusik, wir bringen die Liebe mit. Rock'n'Roll, Zukunftsmusik, wir mögen keinen Krieg. Hallo, mein Name ist Klaus Günther, ich bin kein dummer Sünder, ich bin ein guter Bürger, ewig strahlt blauer Himmel und die Sonne, Heiß und Kinder schreien laut und sie spielen, um zu fühlen, muss man leben, kommt die Liebe, dann nicht lügen, denn Lügen, schlecht für Ehe, ich bin der zuvor stehende Kinder, Menschenheld für sein Baby, Menschenheld für Familie, im Tod geht der Liebevolle, der da steht, Ehemann mit Herz und Stolz, Vater mit Stolz und Herz, mach die Augen zu, ich mein's ernst. Rock'n'Roll, Zukunftsmusik, wir bringen die Liebe mit. Rock'n'Roll, Zukunftsmusik, wir mögen keinen Krieg. Rock'n'Roll, Zukunftsmusik, wir bringen die Liebe mit. Rock'n'Roll, Zukunftsmusik, wir mögen keinen Krieg. Auf uns. Yeah, was? Wie hast du das denn gemacht? Ja, das hast du wohl auch. Ja, mein Freund, war da der Anfang, Mann. Das ist eigentlich so ein kaputter Scheiß, ey. Kann es auch egal, ist auch egal, dann kann es auch zerfickt sein, komm, los.